Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und ich weiß, es ist jetzt schockierend zu hören, aber heute haben wir mal nichts zu lästern. Das gar nichts. Wir fangen heute mal mit was Positivem an. Die Lobeschwestern. Erstmal in der Geschichte, die Lobeschwestern, ja. Genau, wir haben nämlich ein paar Videos entdeckt, aber auch ein paar Aktionen gesehen, wo wir dachten, komm, wir wollen mal diese Folge auf einer ganz positiven Note beginnen. Und was uns richtig gefallen hat letzte Woche war The Division 2. Das Spiel erst, wir beide zocken das gerade. Ich spiele das auf PC. Es gibt auch einen Clan, wenn ihr mit mir spielen wollt. Kommt dazu. Okay, so viel spiele ich dann doch wieder nicht. Also es macht wirklich eine Menge Spaß. Also das ist auch keine Werbung an irgendeiner Stelle, sondern das ist einfach ein geiles Spiel. Das ist ein guter Shooter, aber das ist eigentlich gar nicht, warum wir darüber reden wollen. Wir reden nämlich über die tatsächliche Werbung damit. Es gab nämlich ein paar YouTuber, die so diese typischen Influencer-Kampagnen gemacht haben. Und ich glaube, Studio 71 hat das mit denen inszeniert, mit Gong Bao. Saftiges Gnu ist dabei. Ist auch der beste Name. Ne? Ich kannte die gar nicht. Aber kannst du nicht? Ich glaube, die ist schon ein paar Jahre. Der ist mir schon mal begegnet, der Name. Aber jetzt ist mir gerade zum ersten Mal so richtig. Saraza ist dabei. Wir wissen alle, wenn einer die Leute, die Massen bewegt, ist Jay es Saraza. Und wir haben jetzt, ich glaube, ich habe nur die erste Folge bisher gesehen mit Gong Bao. Und das ist wirklich, das setzt einen neuen Standard für die Qualität von jeder Art von Videoproduktion, aber gerade auch von Placements. Ja. Also die richtig aufwendig gemacht. Ich glaube, wir haben das in Kiew gedreht, in der Ukraine. Einfach, weil die Produktionsbedingungen da halt unendlich günstig sind. Sonst hätte man es auch nicht so aufwendig machen können. Aber allein, was die an Production Design da haben, richtig krass. Richtig krass. Also schaut euch das gerne mal an, also damit wir auch nicht nur immer meckern. Ja, auch, dass wir nicht nur gegen Ubisoft meckern. Ja, Ubisoft, ihr habt es richtig gemacht mit diesem Spiel und ihr habt auch gute Werbung gemacht. Ihr habt nicht Katja Krasowitsch gebucht. Dafür gibt es ein goldenes Sternchen von den Lästerschwestern. Weißt du, was ganz viele goldene Sternchen gibt, wenn du einen Roman von Tom Clancy liest, denn dann bekommst du das Achievement freudiger Leser von Militärromantik. Und das könnt ihr tun, wenn ihr zum Beispiel bei #Werbung BookBeat dabei seid. Da wird es euch allerdings vorgelesen. Das ist ein Unterschied. Da wird es euch vorgelesen. Genau, es gibt tatsächlich Tom Clancy auch bei BookBeat. Die haben es gefunden. Aber Jagd auf Roter Oktober. Leider nicht die aktuellsten Sachen. Was heißt leider? Ich glaube, sie haben sich einfach beschränkt auf die essentiellen Werke. Also Hunt for Red Oktober ist schon einfach, das muss man mal gelesen haben oder gehört haben. Genau, BookBeat, wer es nicht kennt, ist schon öfter Sponsor hier gewesen. Das ist das Netflix für Hörbücher. Das heißt, man zahlt da einmal 14,90 Euro, ab da fängt es an und dann kann man all diese tollen Bücher hören. Das sind zehntausende Bücher aus allen unterschiedlichen Kategorien und wenn man das Ganze macht, mit dem Code Lästerschwester mit AE, oder auf bookbeat.de/Lästerschwester mit AE, dann kriegt man sogar einen Monat gratis dazu. Und ihr könnt euch Hunt for Red October da anhören. Und nicht nur das, ich wollte ja noch eine Geschichte erzählen. Ein weiteres Buch, was man da hören kann, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist nicht unbedingt was für mich oder habe ich schon mal gelesen, was es auch als Hörbuch gibt, Darm mit Charme, David. Was? Darm mit Charme. Das ist immer noch Spiegel-Bestseller. Und das ist Spiegel-Bestseller, glaube ich, seit Jahren geschrieben. Das hast du von euch noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Nein, was ist Darm? Also wie Darm, wie hinten? Genau, das ist, da geht es darum, wie wichtig die Darmflora für die Gesundheit ist. Geschrieben hat das eine ehemalige Mitschülerin von mir. Nein. Mit der hatte ich zusammen früher Rallye-Unterricht, die Julia Enders. Rallye-Unterricht? Ja. Was ist denn Rallye-Unterricht? Religion. Ach so. Ja, ich glaube, wir hatten zusammen Religion. Ich habe euch beide gerade im Auto sitzen sehen und sie sagt so, hard left, next left, next red turn. Rallye. Ja, so sagst du so hast du es. Heißt, hieß es bei euch nicht Rallye, Religion? Nein, hatte ich Ethik, weil ich ich bin ja Agnostiker. Aber nee, mit Julia Enders bin ich zusammen, zumindest bis zur 8. Klasse zur Schule gegangen, ja. Und die hat dann dieses Buch geschrieben und ich habe einen legendären Podcast mit David Hein gestartet. Da kennst du jetzt ja schon zwei Top-Leute, die ein Buch geschrieben. Ich kenne zwei berühmte Menschen, die gute Bücher geschrieben haben. aber das gibt's auch bei BookBeat. Guckt's euch an, hört's euch an vielleicht besser, wenn ihr Bock auf mehr Audiounterhaltung habt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu einer noch guten, wir haben noch mehr gute Nachrichten. Ja, ich möchte mal ein Lob raushauen für jemanden, den haben wir hier schon häufiger positiv erwähnt, nämlich Phil Laude. Und Phil, falls das nicht alle von euch wissen, ist ein paar Monate abgetaucht, die Gründe sind privater Natur und war ein ganz schöner Rückschlag für ihn. Ja. Das hat man noch mitbekommen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, durch was er da durchgemacht genau. hat. Aber jetzt ist er wieder da. Und das wollten wir hier einmal positiv. Genau, erstmal, dass er wieder da ist, weil das muss man auch erstmal hinbekommen, sich nach so einer Nummer irgendwie so wieder aufzurappeln. Aber wie er auch wieder da ist, ich finde das Video, was er jetzt gemacht hat, ist auch wieder richtig klasse. Es nennt sich Kein Para. Ja, Und es ist eine Kapital, ich glaube eine Kapital Bra, ich bin nicht so drin im Deutschrap-Game, aber es ist, glaube ich, eine Parodie auf dessen Songs. Und ich musste wirklich mehrfach lachen bei dem Video, weil es halt die Message ist quasi, dieses Video ist, weil er ja kein Para hat, also Geld, ist dieses Video für 16 Euro entstanden. Und es ist wirklich, also das Timing stimmt. Das Lustige ist, ich muss es mir zweimal angucken, weil ich beim ersten Mal so sehr nur auf das Video achtet habe, dass mir der Song quasi, du hast den Song gar nicht mitbekommen, weil das Video so viele lustige kleine Elemente drin hat. Also der Typ, also das muss man immer wieder sagen, der ist wirklich Gold wert. So. Und das sind so die Leute, die es in YouTube Deutschland leider viel zu selten gibt. Und bin froh, dass er wieder zurück ist, ganz offen. Ich auch, ja. Und wir haben noch eine weitere gute Nachricht, die wir auch hier im Podcast schon besprochen haben. Auch überraschend, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. James Gunn ist zurück als Regisseur von Guardians of the Galaxy 3. Hatten wir hier besprochen, weil er wegen ehemaligen Videos, was bei ihm, glaube ich, also es war gar nicht Twitter. Tweets. Wegen ehemaligen Tweets gefeuert wurde. Er hat irgendwelche schlechten Witze gemacht, die nicht lustig waren und hat ein bisschen offensive, und das hat jemandem bei Disney dann nicht gefallen, als das ausgekramt wurde, haben sie ihn gefeuert, und alle haben sich eigentlich hinter ihn gestellt. Also das war jetzt nicht hier so wie bei anderen Leuten, sondern bei ihm, fand ich, war der Support, also auch aus Hollywood und auch von den anderen Schauspielern natürlich und Darstellern bei Guardians of the Galaxy, war riesig, aber auch sonst in der Community sehr groß. Er ist dann gewechselt zu DC und hat da jetzt den neuen Suicide Squad Reboot verantwortet und wird den jetzt wohl auch abschließen, bevor er Guardians of the Galaxy 3 dann macht. Also sie haben ihn quasi an die Konkurrenz verloren und holen ihn jetzt am Ende zurück, und dadurch verschiebt sich jetzt auch der Film, aber ich bin sehr froh, weil das ist wirklich so sein Baby, und das hat, finde ich, hat man auch an der Qualität gemerkt, weil die Filme, fand ich, waren beide auch exzellent. Also man kann sich da, also ich bin ja ein bisschen in der Filmwelt drin und habe versucht, dann solche Dinge dann zu ergründen oder zu analysieren. Und ich habe tatsächlich mich gefragt, was kann es denn jetzt gewesen sein? Weil das ist tatsächlich einmalig. Ich glaube, sie haben keinen gefunden. Das ist so ein bisschen, wenn du dich entsinnst, also es fing ja an damit, dass die Darsteller erst gesagt haben, wir machen auf Instagram, hatten die dann alle so einen offenen Brief gepostet. Ja. Dann war dann aber Dave Bautista, also der den, wie heißt der? Drax spielt. Derjenige, der wirklich sagte, also wenn James Gunn nicht dabei ist, weiß ich nicht, ob ich für den dritten Teil zurückkommen will. Und muss man dazu sagen, da wird jetzt Disney bei Dave Bautista, weil der ist nicht der Zug-Star hinter dem, aber er gehört natürlich er gehört dazu, zum Ensemble dazu, den einfach zu ersetzen, vor allen Dingen, weil ja dazwischen jetzt keine Erklärung wäre, ist, glaube ich, nicht so einfach. Und dann gab es irgendwie, das hattest du mir vor ein paar Wochen erst getweetet, wo es irgendwie die Frage gab, wer kann denn jetzt der neue Regisseur von Guardians 3 sein? Es gibt immer noch keinen neuen. Und dann hatten einige große Namen, wie Edgar Wright, hatten auf Twitter geschrieben, ja, ich wüsste da jemanden, und postete dann James Gunn. Und da schlossen sich dann ganz viele der Namen an, die irgendwie in der Gerüchteküche waren. Die haben dann selber alle von sich aus gesagt, nö, ich will das gar nicht, das mach mal bitte James Gunn. Es kann gut sein, dass Disney halt einfach von diesen Namen niemanden gefunden hat. Also das war auch mein Gefühl. Also die erfolgreichen Regisseure, die sich auch in dem Bereich schon ausgezeichnet haben, also auch Leute wie Taika Waititi. Dieser Phil Lauder hat sogar in Hollywood sein. Der hat sich da auch rausgezogen. Also alle, die irgendwie im Raum standen, die können Comedy-Superheldenfilme machen, haben sich dahinter gestellt. Deswegen ist er jetzt auch wieder zurück, freue ich mich sehr. Und ich habe auch noch, es ist jetzt unbedingt nicht eine gute Nachricht, aber als ich habe diesen Tweet, habe ich David geschickt, Anfang der Woche, mit dem Hinweis, das war sehr schön, wenn mit dieser Entschuldigung die Woche anfängt, dann ist eine gute Folge Lästerschwester. Ich lese den Tweet mal kurz vor. I didn't fuck my cat. I didn't come on my cat. I didn't put my dick anywhere near my cat. I've never done anything weird with my cats. I promised myself I wasn't going to make apology videos after last year's thing. I'm just trying to be as short and honest with you as possible. Das ist von Shane Dawson, einer der größten YouTuber, und auch der ältesten YouTuber. Also der macht das schon am längsten. Der ist einer der wirklichen Urgesteine auf YouTube in den USA. Der hat diesen Tweet gepostet, und das ist kein Prank. Also er musste sich wirklich dafür entschuldigen, dass er nicht seine Katze gefickt hat. Weil nämlich jemand ausgekramt hat, dass er 2015 in einem Podcast behauptet hat, er hätte seine erste sexuelle Erfahrung wäre mit seiner Katze gewesen. Was zur Hölle, Alter. Also ich hab die Stelle dann tatsächlich auch gehört, weil die dann mehrfach durch die Gegend gewandert ist, weil ich habe auch gar nicht verstanden, dass das Ding jetzt 4 Jahre später plötzlich wieder aufkocht. Aber er sagt halt wirklich, und er erklärt das auch sincerely. Also du hörst ihm zu, und es wirkt so, als würde er aus dem Gedächtnis rezitieren, wo ich dachte, Mann, ist das skurril, also was auch immer du da gerade erzählst. Hier an dieser Stelle kann ich ja in diesem Podcast sagen, ich habe meine erste sexuelle Erfahrung mit meiner Schildkröte Ronny gemacht. Ja. Hey, Ronny, komm mal rüber jetzt hier. Ich bin hier geschlechtsreif geworden. Sind das schon Rape-Witze? Also es ist einfach, also allein so eine Geschichte zu erzählen, einfach nur also er behauptet, er hätte das erzählt, um irgendwie zu provozieren und irgendwelche Sachen zu hervorzudingsen. Ich meine, Shane Dawson macht ja inzwischen wirklich richtig gute Sachen. Ich finde es Depp. Also ich kann ihn gar nicht ab, weil ich finde ihn einfach scheiße. Aber ich mag die Reportagen, die er macht. Geschmack. Aber ich war jetzt auch nie ein Fan seiner Videos. Ich mag die Sachen, die er inzwischen macht, diese Reportagen und so weiter. Aber anscheinend hatte er mal eine Phase, wo er entweder provozieren wollte oder wo er tatsächlich ehrlich war. Vielleicht hatte er wirklich seine erste sexuelle Erfahrung mit seiner Katze und hat das halt da mal so gebeichtet. Egal, ob es ausgedacht ist oder echt. Nicht erzählen, sowas. Ja, wenn es echt ist, ja. Ne? Also ist aber noch dümmer. Ja, ja. Es wäre noch dümmer, wenn es echt wäre. Ja, das wäre auch Tierquälerei und noch einige andere Sachen, aber ich ne, also. Ist überhaupt zu machen noch schlimmer, aber es dann auch zu erzählen, ist ja auch wirklich so das. Warum? Es ist halt wahnsinnig skurril. Das muss man ganz offen sagen, dass da auf Twitter was da gerade immer wieder hochkocht, ne? Weil James Gunn war so eine Sache, jahrelang lag es zurück und. Wir hatten diese Woche ja noch einen anderen Shitstorm, der uns auf andere Weise an uns herangetragen wurde. Ich glaube, wir können mit der Shane Dawson-Sache auch an der Stelle abschließen, weil mehr kann man nicht sagen, außer er behauptet, er hätte seine Katze sexuell irgendwie und dann hat er es doch nicht. Und ich glaube, das tatsächliche Thema ist für uns da auch eher gewesen. Dieser Tweet. Du gehst. Einfach ohne Kontext. Ich habe den nur ohne Kontext. Der ist auch inzwischen 30.000 Mal fast retweetet worden. Du wachst am Montag auf, guckst auf Twitter und das Erste ist, wie jemand sich entschuldigt, dass er seine Katze nicht hat. Ja, genau. Also auch ohne, da sind wir mittlerweile angekommen. Ich habe einfach nur gelacht, weil ich dachte, so, was ist denn das jetzt für ein komischer Prank hier? Und dann habe ich aber gelesen, dass wie dieser Thread noch weitergeht und wie er sich tatsächlich gerade dafür entschuldigen muss. Aber wow. Also, ja. Die andere Nummer, die wir jetzt ansprechen werden müssen auch, weil wir haben da ganz schön auf den Deckel bekommen, ist das Thema Gronkh. Du, David. Ja, ich im Speziellen. Ich habe diese Woche eine erboste Nachricht bekommen von einer Dame, die einen Rundumschlag auf Twitter ausgeholt hatte. Vielleicht erzählen wir einmal kurz erst, was mit Gronkh passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie die Herleitung am Sinn macht, aber können wir machen. Genau, also mir ist, also das, weil das Gespräch hat ja erst danach stattgefunden. Also mir ist das Gronkh-Thema aufgefallen und zwar gab es da wohl das der erste schon, Shitstorm für Gronkh, glaube ich, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Also es gab jetzt schon länger, ich glaube, es gab so in der Vergangenheit Sachen, wo er selber seine eigene Firma angegriffen hat. Aber das war nicht ein wirklicher Shitstorm, das war eher so ein bisschen fragwürdig, aber. Er hat wohl eine Twitter-Userin, die ihn dafür kritisiert hat, dass er bei The Forest, also The Forest ist ein Videospiel, und da gibt es wohl einen weiblichen Charakter, der irgendwie nackt stirbt in diesem Spiel. Und er hat das früher schon, also als das zuerst rauskam, vor ein paar Jahren, hat er dann, wenn er immer an diesem Charakter vorbeigekommen ist, hat er halt irgendwelche Vergewaltigungswitze gemacht. Genau. So, die nehme ich mir jetzt. Oh, da liegt die einfach rum, die nackte Schnecke. Schlampe. So, ne? Also nur sagt halt Wörter und macht halt Anspielungen auf die Vergewaltigung, sagt irgendwelche Sachen wie, ach, geh doch zurück in die Küche und so, solche Sachen. Ne? Also behauptet sie zumindest, ich habe das jetzt nicht geprüft, ne? Aber das listet sie da sehr sachlich auf und hat ihn wohl aber präventiv davor geblockt, weil sie Angst hatte, dass er sozusagen auf sie reagiert. Was ein bisschen komisch ist, weil wenn du ihn damit ansprichst und du blockst ihn, damit das nicht sehen kann, ist ein bisschen. Es ist insofern skurril. Also sie sagte auch noch, dass er das ja eine Zeit lang dann auch nicht mehr gemacht hat, also weil er The Forest auch nicht mehr gespielt hat. Jetzt macht das wieder und jetzt kamen wohl diese. Es kam jetzt wohl zurück. Kamen diese misogynen, wie sie sagt, misogynen Witze, also frauenfeindliche Witze diese Vergewaltigungsdinger immer wieder auf. Und daraufhin hat sie ihn zurechtgewiesen, hat ihn dann geblockt, weil sie sagt, sie möchte nicht, dass er seine Community auf sie hetzt. Das ist insofern skurril, weil, ich meine, gerade dadurch wird sie doch noch mehr, kommt sie doch noch mehr jetzt in die Schusslinie. Ja. Und wenn sie ihn blockt, blockt sie ja nicht hunderttausende Follower gleichzeitig. Also ich habe tatsächlich diesen Shitstorm dann auch erst mitbekommen, nicht durch diesen Original-Tweet, wo sie ihn dafür kritisiert, sondern erst durch einen zweiten, wo er dann wohl sie, weil sie ihn geblockt hat, als Furie bezeichnet hat. Dabei muss ich echt sagen, der Tweet, den sie, also diesen Thread aus Tweets, den sie gepostet hat, den fand ich sehr sachlich und auch sehr schön formuliert. Sie meinte, ich bin Fan von dir, Gronkh, ne? Ich bin selber Vergewaltigungsopfer, mich hat das damals gestört, jetzt, wo ich es jetzt nochmal sehe, jetzt, wo du das Spiel wieder spielst, hat's mich richtig erwischt und ich finde es einfach nicht okay, gerade bei jungen Zuschauern und so weiter, solche Sachen zu sagen und bla bla bla. Und das fand ich alles sehr, sehr sachlich und sehr schön formuliert. War eine, finde ich, eine berechtigte Kritik auch. Also die Sachen, die er da sagt, finde ich, sind Dinge, die kann man ansprechen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er die Sachen so meint, aber es ist natürlich trotzdem eine Sache, wo man sagt, möchtest du nicht als Mensch mit viel Reichweite und viel Verantwortung auch darauf achten, was du deinen Zuschauern sagst, gerade auch, wenn man natürlich sich im Internet bewegt und aus meinem Gefühl her auch die Leute, die bei jemandem wie Gronkh Zuflucht finden, also die sozusagen sich auch in diesen Let's Plays und so weiter ein bisschen verlieren. Das ist ja auch ein bisschen das, was er anbietet. Er bietet ja auch sich fast so als der Papa an, der sich die auch auf der Gamescom ganz häufig gesehen, wie er sich stundenlang zum Teil irgendwelche Selbstmordgeschichten anhört von Mädels, die halt einfach Nähe und Geborgenheit suchen. Also ich glaube, dass er einen nicht zu missachtenden Teil der Community hat, natürlich nicht nur, aber auch einen Teil hat aus Leuten, die in ihm so eine Bezugsperson und eine Person, so wie vielleicht so ein Ersatzpapa oder so sehen. Und denen diese Streams und auch diese Videos ganz viel Geborgenheit und Zugehörigkeit und so weiter bietet. Und wenn du dann zum Beispiel jemand bist, der Vergewaltigungsopfer ist oder der eine Frau ist, die mit Sexismus zu kämpfen hat oder auch Transgender, gab es da Vorwürfe, dass er da irgendwie sich komisch geäußert haben soll. Das sind natürlich vielleicht auch gerade die Leute, die man dann anzieht, die vielleicht in der Gesellschaft das Gefühl haben, dass sie nicht so sehr wahrgenommen werden. Und da ist jemand, der ihnen, egal wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht, ihnen diese Zuneigung schenkt. Und deswegen finde ich es eine berechtigte Kritik zu sagen, pass auf, was du sagst, weil da sind junge Menschen. Aber selbst wenn du die nicht erreichst, sind es trotzdem immer noch junge Menschen, die so dann vielleicht mit anderen umgehen. Ich kann es aus seiner Warte insofern irgendwie verstehen, dass die erste Reaktion, Ablehnung ist, du wirst angegriffen und du denkst dir, ja, Moment mal, das ist ein Witzchen gewesen, das mache ich einfach ganz harmlos unter Freunden. Das Problem, was auch ich ja selber auch schon erleben musste bei mir, aber wie auch immer im Podcast hier bei anderen häufig sehen, ist, dass du dabei dann häufig vergisst, du machst es halt nicht unter Freunden, du machst es im Fall von Gronkh vor einer hunderttausenden Community mit ganz vielen sehr jungen Leuten. Und man kann dann eben auch leider nicht entscheiden, wer von was jetzt getriggert ist. Und auf der einen Seite verstehe ich irgendwo, dass man dann sagt, ey, Moment mal, was soll das jetzt? Aber sie, das hatte ich mehrfach auch gelesen, und einige andere, die dann auf den Zug aufgesprungen sind, sagten dann auch, entschuldige dich doch einfach. Also das Problem ist ja nicht, es sagt ja niemand, sowas darf man oder anders, ne, sollte man auch nicht sagen, aber es geht ja, glaube ich, den wenigsten darum, ihn jetzt zu verteufeln, weil Gronkh ist ja nun mal einer derjenigen. Hatte ich auch nicht das Gefühl bei dem Tweet, ne? Genau, hatte ich auch bei vielen gelesen, hey, wir dachten eigentlich, du bist einer der Guten, aber jetzt das, was ist da los? So. Das muss man dazu sagen, es gibt natürlich immer bei Twitter dann auch die Leute, dazu kommen wir dann gleich, die sowas dann nehmen und dann sagen, ha, seht ihr, alle Männer sind Gamer, scheiße und Gamer sind Trash und haha. Das haben wir hier natürlich auch gesehen. Ich kann auch verstehen, warum er da so defensiv reagiert, aber man hätte sich halt eine andere Antwort gewünscht. Und da muss man aber auch nochmal dazu sagen, am Ende, finde ich, ist ja um einiges besser damit umgegangen. Mhm. Also so, wenn man diesen Kommentar-Thread verfolgt hat, hat er irgendwann gesagt, so, ich muss jetzt mal ein bisschen nachdenken und mich mir auch nochmal Gedanken drüber machen. Genau. Und das fand ich dann auch ganz, ganz schön, weil eigentlich war ja die einzige Sache so, hey, pass auf, du hast da so ein paar Sachen gesagt, das hat mich persönlich verletzt, vielleicht hat es auch andere verletzt, ich wollte es einfach nur mal mitgeben. Da ging es nicht darum, ne, wie wir das bei dem James Gunn sehen, so, oh, der muss gefeuert werden, guck den nicht mehr, Werbetreibende springt ab, weil das ist wieder was ganz anderes, sondern es ging nur darum, hey, ich möchte dich darauf hinweisen, das, was du da gemacht hast, fand ich persönlich nicht cool. Ich hatte da schon aber so einen richtigen, als du mir die ersten Sachen davon geschickt hast, weil wir beide haben nichts davon mitbekommen. Du hattest mir irgendwann, weil du es über Dritte mitbekommen hast, geschrieben, hey, irgendwie hat Gronkh wohl vermutlich einen Shitstorm gerade, was ist da los? Dann habe ich versucht, mich da reinzulesen und sah dann auch nur zahlreiche Tweets von einem fackelschwingenden Mob und da waren dann einige so dabei. Das war dann wieder auch wieder sehr unschön zu lesen. Hier und da stand dann in der Bio Feministin, Kämpferin, bla bla bla. Und dann darunter war der erste Tweet, Gronkh sieht man mal wieder, die privilegierten Cis-Männer Ne, solche Sachen. Ja, also ja. Dann war dann plötzlich so Schlachtrufe dann auch wieder da. Das Thema hatten wir letzte Woche ja schon und dachte ich so, warum wird jetzt der Kampf, also warum wird ein Fehltritt, der noch nicht mal wirklich einer ist, weil es noch nicht mal dazu gekommen, dass er sich entschuldigen konnte, warum wird das jetzt zum Krieg gegen alle Männer? Wobei das ja auch immer wieder wo es ja immer heißt, ja. Nee, darum soll es gar nicht gehen, aber dann ist es das doch irgendwie. Ja. Das finde ich total komisch. Wenn du hast das ja nochmal im Konkreten mitbekommen in einer Diskussion. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir auch schon öfters angesprochen haben. Wenn man, also ihr habt ja eigentlich recht mit dem Argument. Also zu sagen, solche Sachen sind nicht cool zu sagen. Ne? Das ist ja, wo ich sage, okay, mehr Rücksicht zu nehmen aufeinander. Mhm. Ich glaube, da kann niemand gegen was sagen. Selbst die sagen, ey, das ist doch freie Meinungsäußerung oder man macht doch Witze machen. Selbst die sind ja, würde ich mal sagen, sind der Meinung, wenn man nicht bewusst jemand anderem schaden muss, sollte man es doch vielleicht auch einfach lassen. So, ja. Ich glaube, niemand kann was gegen sagen, gegen mehr Rücksichtsnahme. Solange die nicht unbedingt einschneidet in irgendwelche Sachen. Ne? Das ist dann wieder Auslegungssache, was ist jetzt Meinungsfreiheit, was darf Humor und so weiter. Das sind ganz andere Themen, aber mehr Rücksicht aufeinander ist, glaube ich, eine Sache, da können wir als Gesellschaft uns alle hinterstellen, egal was man politisch oder in diesen Themen denkt. Nur, wenn man dann das als Argument hat und dann aber selber nicht Rücksicht nimmt auf diese anderen Leuten und dann anfängt zu sagen, ja, ihr Männer seid alle scheiße, Gamer sind alle scheiße, sind eigentlich vor allem mein Problem, alle in einen Topf zu werfen und zu sagen, ha, seht ihr mal wieder, macht man doch genau das Gleiche, was man eigentlich kritisieren will. Ja. Und das ist halt ein Problem. Das heißt nicht, dass da nicht irgendwo in dem Kern auch ein valides Argument drin seid, sondern eigentlich im Gegenteil, dass man dieses valide Argument dadurch zerstört, weil einem dann keiner mehr zuhört. Ich hatte so einen ganz konkreten Fall, das war eine junge Dame, die dann auf Twitter richtig ausholte, die alle kritisierte, die nicht bei Treu auf den Bäumen waren, LeFloid war dabei und dann schrieb sie mich an, weil ich ja damals mit Max dieses Video über Hasskultur gemacht habe und sie mich ja immer als jemanden empfand, der auch mal den Mund aufmacht und sie findet das erschreckend, dass wir zu der aktuellen Lage nichts sagen. Unter anderem, dass Etienne ein Schwein ist, dass Gronkh ein Frauenhasser sei und Iblali seine Fans auf Leute hetzt oder was auch immer das war. Und ich antwortete ihr dann, weil ich sagte, nee, Moment mal, also ohne mir das jetzt weiter zu Herzen zu nehmen, dachte ich mir nur, nee, da scheint sie sich nicht richtig informiert zu haben. Also es ist eine von denen, die hat dieses eine Video gesehen, sich nie wieder mit mir beschäftigt und glaubt dann darüber Bescheid zu wissen, worüber ich den Mund aufmache, wozu ich den Mund aufmache. Und ich habe ihr dann darunter geschrieben, doch, wir reden jede Woche im Podcast darüber und haben das Thema Etienne auch angesprochen. Hab ihr diesen Podcast verlinkt und dann schrieb sie als erstes, also Sache, was ist das denn jetzt? Du kannst doch hier keine Schleichwerbung drunter machen. Das hat hier in diesem Dings aber nichts zu suchen. Dann hat sie sich daraufhin aber durchgehört, den Podcast, und schrieb mir dann nochmal, sagte, so, Podcast habe ich jetzt gehört, findet sie nicht okay, ihr bezieht gar keine Stellung. Und dann habe ich ihr dann einfach gesagt, Moment mal, wussten wir von Iblali und Gronkh zu dem Thema noch nichts. Das war da noch gar nicht aktuell. Guck mal aufs Datum. Und B, haben wir ganz konkret gesagt, diesen Witz finden wir scheiße und die Implikationen, dass Michael Jackson pädophil ist, das als Fakt darzustellen, finden wir ebenfalls nicht gut. Und daraufhin schrieb sie dann, nein, wir hätten sagen müssen, Etienne ist ein privilegierter, misogyner Lauch. Und das wäre der Sache angemessen gewesen. Das ist der Punkt, wo ich jetzt ernsthaft hinterfrage, ob das jemand ist, der wirklich outraged ist oder nicht tatsächlich ein Troll. Weil das Nein, also so, ich hatte ihr Profil dann angeguckt, weil ich das immer mache, eben genau aus diesem Grund. Und sie hatte auch oben bei sich zu stehen, das war ganz klar, sie hat auch einen eigenen Feminismus-Podcast, hatte ich dann gesehen. Den hatte sie mir nämlich dann als Rache dafür, dass ich ihr unseren Podcast, hat sie mir ihren geschickt. Und dann fing sie an, noch mit Iblali etc. Und als ich ihr dann nochmal sagte, du, pass auf, also das führt hier gerade zu nichts, wenn du mir vorwirfst, wir reden nicht darüber und ich dir einen Quellenbeweis liefere, dann ist es Schleichwerbung, dann ist dir das nicht beleidigend genug, was wir machen. Und ganz am Ende fing sie dann auch noch an zu sagen, naja, Moment, ihr macht das ja eh nur für die Klicks. Denn warum sagst du das denn hier nicht auf Twitter, sondern nur im Podcast? Und da dachte ich dann so, okay, das macht hier alles gar keinen Sinn mehr, sich darüber zu unterhalten. Und dann hat sie mich geblockt. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich mir das jetzt hier groß weitergebe, ja, weil ne, ich habe ihr gar nichts weiter gesagt, außer das, gucke ich doch mal, was bei iBlali tatsächlich los war. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm und sah dann ebenfalls, dass er sich irgendwie ausgesprochen hatte. Er hatte, glaube ich, was hatte ich denn dir gestern geschickt? Es ging nicht um Gronkh, weil das passierte noch davor. Da hatte er, glaube ich, genau, er hatte einen Retweet rausgehauen. Jemand hatte da geschrieben, er findet das nicht gut, dass Gamer über einen Kamm geschoren werden. Und daraufhin kam dann so eine Nummer von einer jungen Dame, die ihm sagte, dass bei 1 Million Follower kann es ja wohl nicht sein, dass iBlali seine Follower auch noch unterstützt, indem er diese transgenderfeindlichen, misogynen Kommentare nicht moderiert, die Tweets. Also nicht auf Twitter darauf antwortet. Auf Twitter jeden, die Antwort. Ja. Und dann sagte iBlali, sag mal, wie denn auch? So, er hat weder die Zeit noch die Lust, 1 Million mögliche Follower zu moderieren. Und natürlich sollte klar sein, dass er nicht hinter diesen Meinungen steht. Aber ich zum Beispiel habe das ja auch manchmal, dass ich unter meinen Tweets Sachen sich anfinden, wo ich das Gefühl habe, wow, was ist denn das für ein Müll? Vor allem auf YouTube, finde ich, geht das ja. Aber da kannst du ja Kommentare auch zur Not löschen, wenn sie irgendwie anfangen, andere User zu beleidigen. Aber bei Twitter kannst du gar keine Einfluss darauf. Ich persönlich mache das so, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie Nazi-Scheiße postet, dann blocke ich den. Aber Oder melden. Du kannst ja Sachen auch melden. Aber darüber hinaus hast du ja gar keinen Einfluss darüber. Nee, der Kommentar bleibt ja stehen. Ich finde zwar schon, dass man sich in so einem Fall, wenn es überhand nimmt, also wenn du einen Tweet raushaust, wo dann ganz viele Leute sagen, hier siehst du, also wo die falsche Seite das falsch versteht, dass man sich dann positionieren sollte. Oder wenn man halt ist eigentlich das andere, so. Finde ich auch. Also, oder wenn es halt andere User angeht. Also da gehe ich dann auch dazwischen. Ne? Also wenn jemand jetzt anfängt, einen anderen User unter demselben Tweet wegen dessen Aussage anzugreifen, dann auch. Aber also iBlali ist eigentlich so. Und ich finde auch das schade, weil ich finde es voll cool zu sagen, okay, sich so in dem Fall bei Gronkh oder auch bei, wenn man sagt, so hier, Mann, achtet bitte darauf, keine frauenfeindlichen Kommentare ab und zu, vielleicht postet jemand was man missverstehen kann. Floyd hatte mal vor ein paar Monaten so ein Ding, da hat er gepostet, seid doch nicht so eine Pussy. Und dann entstand darunter unter dem Instagram-Bild eine lange Diskussion, dass man Pussy nicht sagen solle, weil das macht Frauen, die Pussy ist ja nun mal, bezieht sich auf auch als Wort auf das, als Umschreibung für das weibliche primäre Geschlechtsorgan. Danke, dass du das so schön ausgedrückt hast. Ich wollte es hier nochmal kurz sagen. Und da fühlten sich dann auch einige angegriffen. Und es ist halt, da kann man jemanden dann darauf hinweisen, aber diesen Kampf daraus zu machen, dass man andere Leute dann, dass jemand mich anschreibt, dass man iBlali dann sagt, er müsse jetzt 1 Million Follower im Schach halten, damit die dann auch nicht misogyn werden und einem Gronkh so wirklich massiv auf den Sack gehen, damit er sich dann irgendwann entschuldigt. Das ist alles irgendwie auch dem Diskurs nicht zuträglich. Ich glaube, was sich so in über einem Jahr Podcast jetzt auch so rauskristallisiert hat, ist, dass wir ja ganz klar dafür stehen, dass Influencer oder Menschen, die im Rampenlicht stehen, mehr Verantwortung für ihre Äußerungen, für ihre Taten und auch für ihre Community übernehmen, aber innerhalb eines Rahmens, der angemessen ist, der Sinn macht. Also es ist ganz wichtig zu sagen, ja, ich habe eine Verantwortung und ich versuche, die auch so gut es geht, auch einzustehen und zu gucken, dass ich irgendwie die Welt ein bisschen besser mache mit meiner Reichweite und meinem Fame und meinem Geld und was weiß ich. Und dass man es aber auch bei Themen macht, die einen selbst iBlali sagt zu vielen Dingen was, zu vielen aber auch nicht. Vielleicht sind das Themen, die ihn aber auch nicht tangieren. Genauso wie ich, als sie mir schrieb, sag doch bitte, dass Etienne ein misogyner Lauch ist, muss ich sagen, nein. Also das sehe ich so auch gar nicht. Ich glaube, Etienne eckt häufig an mit den Aussagen, aber er ist weder ein Lauch noch misogyn und privilegiert. Was soll das überhaupt sein? Privilegiert ist er schon. Er hat ja ist einer der erfolgreichsten Der ist der Gründer, führende Gaming-Influencer. Der Gaming-Influencer in Deutschland, David. Ja, genau, das war's. Ja, aber privilegiert bedeutet aber eigentlich, dass du in eine Lage hineingeboren wurdest, die privilegiert ist. Das sind wir dann in die Rocket Beans reingeboren. Das sind wir in Deutsche wohl irgendwie als Deutsche dann irgendwie alle, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind auf jeden Fall alle privilegiert in Europa wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz. Also, ich will da gar nicht irgendwie Nitpicking machen und die Dinge auseinandernehmen. Ich finde das halt so schade, weil das ist genau das, was du meintest mit. Ich glaube, wenn man, und das hat sie ja eigentlich gemacht, deswegen ist das so ein bisschen die Frage, ne? Sie hat ihn ja eigentlich nett drauf hingewiesen. Sie hat ihn dann geblockt und dadurch sind andere Leute darauf aufgesprungen und deswegen ist es vielleicht das so ein bisschen aus den Fugen geraten. Aber an sich ist das ja eigentlich der richtige Ansatz. Hinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, sie hat es halt öffentlich gemacht, weil ich hätte sie ihm einfach das privat schreiben sollen. Da ist so die Frage, ob er das dann sieht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber einfach nur dieser Hinweis so, hey, pass auf, ich glaube nicht, dass du böse bist oder das böse meinst. Ich wollte dir darauf hinweisen, dass das für mich nicht okay ist und mich persönlich das verletzt und wahrscheinlich andere auch. Und deswegen will ich dir das jetzt sagen und dich darum bitten, dass du dich da vielleicht ein bisschen änderst. Finde ich eine ganz andere Sache, als zu sagen, ja, alle Gamer sind Trash. Weißt du, das ist halt so. Alle, ja, dieses alle Gamer sind Trash das war fügt dann. Halt, das führt zu nichts. Unter diesem Kommentar, dass diese eine Dame dann Eibler Ali schrieb, er solle seine 1 Million, war dann unten als, ich dachte, er wäre anders, aber alle sind gleich. Alle Gamer sind Trash. Und das ist so, was du vorher gesagt hast, könnte man noch eher, ne? Also das, ja, auch das ist schon komisch zu sagen, man muss dann 1 Million Tweets moderieren. Aber das nimmt doch keiner mehr ernst, was du vorher oder danach gesagt hast, wenn du dazwischen ein alle Gamer sind Trash packst. Und das ist einfach, sich da immer wieder selbst das Wasser abzugraben, ist einfach Quatsch. Ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Du hattest eben schon angesprochen, Leaving Neverland. Das war letzte Woche auch ein Thema. Du hast sie seitdem gesehen. Genau, wir hatten letzte Woche, wir haben auch ganz viele Zuschriften dazu bekommen zu dem Thema. Ein paar erhitzte sogar, wo Leute sagten, wie könnt ihr darüber reden? Wie könnt ihr eine Seite einnehmen? Gerade auch wenn ihr es nicht... Wir haben keine Seite eingenommen, vielleicht nochmal um es zu besprechen. Also, wir haben die Seite eingenommen, dass eine Doku nicht unbedingt... Ich glaube, meine vorgefertigte Meinung, das sage ich ganz offen, ist eher schon gewesen, dass ich da auf der Seite von Michael Jackson beziehungsweise auf der Seite oder gegen die Opfer will ich auch nicht sagen. Es ist halt eher so, dass ich für mich dachte so. Ja, also ich hab da tatsächlich keine Meinung, weil ich das ist eine Sache, die kann ich nicht entscheiden. Ich hab halt gesagt, und das hatte ich auch mit einigen auf Instagram dann geschrieben, solange ich keine festen Beweise habe, und die wurden ja nie geliefert, bleibt es auf beiden Seiten Vermutung. So, jetzt habe ich mir aber, weil es mehrfach auch die Leute, mit denen ich dann geschrieben habe, gesagt haben, guck es dir doch wenigstens an, kann man auf YouTube tatsächlich tun, habe ich getan und muss sagen, puh, also wirklich puh, ist erschreckend. Also was da die beiden Hauptankläger, die jetzt in dem Fall nicht geklagt haben, sondern ja nur, die was haben... Was ja auch schwierig ist, er ist tot, da kann man nicht unbedingt klagen. Genau, aber er wird da also lange, in 4 Stunden, ein ganz genaues Porträt dessen, wie sie ihn kennengelernt haben, wie sie selber zu ihm standen und wie diese Momente passiert sind. Und das sagen sie so detailgetreu. Ich bin kein Vater, aber du, glaube ich, mir ist schlecht geworden an einigen Stellen. Mhm. Und ich saß wirklich da und dachte, ja, was jetzt? Ne? Und man muss halt sagen, das Wort Doku ist bei solchen Fällen ja immer, es ist ja wie ein bisschen wie bei, im Fall von, hier ist Making a Murderer. Da hatte ich mich neulich mit den Mordlust Girls drüber unterhalten, weil die auch sagten. Auch ein Podcast. Mordlust. Auch ein schöner Podcast, ja. Genau. Und die sagten, dass es ja auch immer so eine Sache ist, das hatten die in ihrem Podcast besprochen, dass das halt auch eine sehr einseitige Aufarbeitung des Falls ist. Da stellen sich die Macher ganz klar gegen den Avery, hinter den Avery und sagen, der wurde vom amerikanischen Rechtssystem quasi vorgeführt und sitzt jetzt zu Unrecht im Knast. Und haben dabei auch Fakten und Details unterschlagen, die das Ganze auch nochmal in ein anderes Licht drücken. Das ist ja wie bei der, fand ich auch spannend, wenn man jetzt mal weg vom Mörder geht, bei der Fire Festival Doku, ja. Richtig gut auf Netflix, was vielleicht der eine oder andere nicht weiß, die Doku, die auf Netflix läuft, wurde produziert von Fuck Jerry. Fuck Jerry ist eine so eine Medien-, Social-Media-Firma, die haben Instagram-Account, machen so ein bisschen Media-Promo. Die haben das Festival mit organisiert. Deswegen haben sie all dieses Footage. Das Ding ist, ihr eigenes Involvement lassen sie sehr locker raus. Ja. Es gibt aber eine Doku, die zeitgleich erschienen ist auf Hulu, die wirft ein ganz anderes Bild auf diese Fuck Jerry-Leute als die Doku, die sie selber gemacht haben. Ja. Trotzdem guckst du diese Doku auf Netflix und denkst so, wow, krass, ich weiß genau, wer die Bösewichte sind. Weil es natürlich durch Musik und durch Schnitte und durch das verfügbare Material und dass auch die Interviews halt genau so in dieses Licht gedrückt wird. Dann siehst du eine andere Doku, die mit demselben Material gearbeitet hat und vielleicht ein bisschen anderen Material, aber sozusagen aus derselben Begebenheit, selber Zeitraum, selbes Event, und am Ende hast du ein leicht anderes Bild von der Situation. Also ich will ich, auch das jetzt, ne, auch ich kann jetzt gerade, nachdem ich es gesehen habe, auch wirklich gar nicht mehr sagen, was ich glauben soll. Ich will die Opfer da auch auf gar keinen Fall kleinreden. Ich kann mich aber, das kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall so, wie ich es letzte Woche getan habe, definitiv nicht hinter Michael Jackson stellen und sagen, okay, die beiden Jungs, weil sie sagen zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie ja schon auch ausgesagt haben, der Polizei gegenüber, dass da nichts passiert ist, stellen sie ganz klar dar, so als so Fakt, das ist halt, ne, weil wir wollten ja für ihn lügen, weil sie sagen auch beide, sie sind in ihn verliebt gewesen. Auch wenn sie beide nicht homosexuell sind, war das eine ganz spezielle Form von Liebe, die sie da empfunden haben. Und für beide war diese sexuellen Handlungen irgendwie unangenehm, aber für sie war klar, was sie da tun, macht Michael glücklich, also machen sie da mit. Das ist, glaube ich, ganz oft so bei Opfern genau. von Missbrauch. Und das ist halt, dadurch werden die Dinge, so wie sie erzählen, für mich deutlich verständlicher, deutlich greifbarer. Für mich war auch da wieder ein Fragezeichen hinter die Sache. Wenn es so stimmt, war aber für mich ganz klar, die beiden Mütter, beider Kinder, das sind eigentlich mit so auch fast noch mit die größeren Übeltäter. Und zwar gar nicht mal so aktiv, aber beide sagen in dieser Doku häufig, ja, das habe ich nicht gesehen. Also selbst da habe ich noch nichts gemerkt. Also ab dem Punkt, wo schon die ersten Allegations kamen, haben diese Mütter sich nichts dabei gedacht. Weil Michael dann zu ihnen kam, der war auch sehr clever. Der hat immer jeden Tag angerufen, laut der Doku, und hat da wirklich Hirnwäsche betrieben. Und die Aussicht auf immer bei der Tour dabei zu sein, auf Michaels Liebe, weil sie sagen halt ganz klar, Michael Jackson könnte mit jedem Menschen auf dem Planeten zu tun haben, hatte aber keine Freunde und wählte diese Familie, beziehungsweise diesen Jungen. Ja, zeigen dann, dass er mehrere wechselnde Jungs dann immer wieder hatte. Und ja, also ganz schwierig. Ich finde, das ist ein Thema, kann man nicht, wir kommen hier eh nicht zu einem Punkt, deswegen sei euch dann. Aber ich finde es gut, dass wir es nochmal ansprechen, weil dadurch ist es nochmal ein ganz anderer. Genau, sei euch empfohlen, euch das anzugucken, aber am Ende des Tages muss man auch das mit ein bisschen. Das finde ich also das Ding ist, am Ende des Tages, das ist schade, ändert es ja nichts mehr. Nee. Also der Mann ist tot, den beiden Jungs die Opfer ist auch nicht mehr zu helfen. Können damit jetzt vielleicht was aufarbeiten, indem sie das nochmal an die Öffentlichkeit bringen. Deswegen hilft ihnen, das vielleicht mit der Doku zu machen. Sie keine Opfer sind und das sich ausgedacht haben, ändert das aber auch nichts. Weil es kommt ja eigentlich keiner mehr zu Schaden, außer vielleicht die Familie, ne? Aber ich denke, die müssen sowieso schon mit diesen Anschuldigungen schon seit Ewigkeiten leben. Also ändert das vielleicht jetzt auch gerade nichts. Also am Ende des Tages ist es eine Sache, die einfach für die es interessiert, ist es ein Thema, ob man dann immer noch Michael Jackson Songs hört und anders über diese Songs denkt oder keine Ahnung was. Aber wie siehst du sowas? Also diese Frage kam ja schon häufiger auf. Ich bin ja jemand, der bei Filmstars, gerade Michael, bei Mel Gibson, immer verteidigt, verteidigt seine berufliche Persona, weil ich da ganz klar seine Kunst mit seiner menschlichen Seite, die ich auch gar nicht kenne, die ich nur aus irgendwelchen Medienberichten, die häufig auch einseitig sind, erfahre, möchte ich nicht. Also ich kann mir trotzdem Braveheart angucken und Mel Gibson toll finden. Ich kann alle Filme von Tom Cruise gut finden und trotzdem Scientology scheiße finden. Ich finde das immer spannend, weil ich mich immer frage, warum mache ich das bei Unternehmen anders? Also ich bin zum Beispiel, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir aktiv anderes Wasser kaufen, weil wir kein Wasser oder auch geschickt bekommen. Welches denn? Weil wir kein Wasser von Nestle mehr kaufen wollten. Wir gesagt haben, wir wollen dieses Unternehmen nicht unterstützen für das, was sie so weltweit tun und getan haben. Aber das ist ja nicht, man ja nicht zwischen Kunst und das ist ja die Frage zu sagen. Also dadurch, dass du ein Produkt kaufst, also ich meine, im Fall von Michael Jackson, meinst, das jetzt durch. Wasser schmeckt dir trotzdem. Genau, also wenn ich einen Film von Mel Gibson gehe, dann verdient er damit eher potenziell mehr Geld, beziehungsweise kriegt auch mehr Aufträge. Also aber du unterstützt keine ausbeuterische Maschinerie. Nein. Ja, das ist was anderes. Also wenn ich sage, ich kaufe das Wasser und da leiden irgendwelche Gemeinden drunter, die plötzlich kein Wasser mehr haben und deren Umwelt zum Beispiel, solche Themen. Also ich würde zum Beispiel jetzt bei Unternehmen darauf achten, dass ich keine Produkte kaufe, die Menschen ausbeuten oder die umweltschädlich sind und so weiter. Und das ist natürlich vielleicht eine andere Sache, weil es direkt passiert. Weil du sorgst ja, also dadurch, dass du Michael Jackson Songs hörst, wenn es noch am Leben wäre, würde es ja nicht dafür sorgen, dass er dadurch mehr Kinder vergewaltigt. So. Also, sondern du würdest ihm einfach nur mehr Geld dieses geben. Dieses Enablen, ja, man weiß es nicht. Aber also es gibt einen einzigen Fall, wo ich gemerkt habe, dass ich da nicht mehr unterscheiden kann. Das ist, kennst du den Lost Prophets Fall? Das ist eine Heavy Metal oder so eine New Metal Band gewesen. Und der Sänger hat jahrelang sich von Fans, die dazu gewillt sind, ihren Neugeborenen, der hat Babys vergewaltigt. Also der stand darauf. Das ist ein confirmter Fall. Der Mann sitzt hinter Gittern. Und es war so ein, also das Ding ist so widerlich gewesen und wurde aufgearbeitet öffentlich. Die Band hat sich aufgelöst daraufhin, hat sich von ihm losgesagt. Du kannst auf Spotify, findest du, glaube ich, fast keine Songs von den Lost Prophets. Auch auf YouTube wird es schwierig, Sachen zu finden. Also das ist so ein Fall, der so widerlich war, dass, glaube ich, selbst die härtesten Fans sagen, das geht nicht mehr. Ich muss sagen, wenn ich in Lost Prophets, es gibt so 2-3 Songs von denen, die ich tatsächlich, da summe ich mit. Und das kann ich auch heute noch. Also ich kann da, weil ich da auch gar nicht daran denke, dass wer singt das jetzt gerade, was ist die Message dahinter und wer ist diese Band, sondern einfach nur auf den Rhythmus oder so höre. Aber ich würde mir auch, glaube ich, niemals einen Poster kaufen, oder so jetzt daran oder die in irgendeiner Form unterstützen, weil das ist einfach zu krass gewesen. Ja. Ich glaube, das ist halt auch, ich glaube, an sich ist es ja eine sehr persönliche Frage. Ne? Also es ist die Frage zum einen des Supports, ne? Also des finanziellen Supports bei einem Unternehmen oder auch bei einem Künstler. Auf der anderen Seite ist es halt, welche Assoziation es in dir wachruft. Also ich kann verstehen, dass wenn wir jetzt auf diesen Gong-Fall zurückkommen, wenn jemand sagt, so, ey, ich bin selbst vergewaltigt worden und dann ihn sprechen zu hören, nachdem ich beim letzten Video getriggert wurde, weil er da solchen Witz gemacht hat, kann ich mir einfach nicht mehr antun. Oder ne, wenn du sagst, wenn ich diesen Song höre, dann denke ich an die Band, denke an das, was der Typ getan hat, und das macht mir echt ein schlechtes Gefühl, deswegen kann ich mir die Musik nicht mehr anhören. Finde ich, ist ja eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Aber an sich finde ich es immer gut, Leuten auch zu zeigen, wenn sie über die Stränge geschlagen haben. Und zu sagen, so, hey, du hast etwas getan, das finde ich oder finden wir als Gesellschaft nicht akzeptabel. Und deswegen sozusagen entscheiden wir uns auch dagegen, deine Produkte zu kaufen, zum Beispiel. Wie gesagt, aber auch in Maßen. Weil das wenn es bewiesen ist. Wenn es bewiesen ist, genau. Weil sonst hast du solche Fälle wie mit Johnny Depp, der dann aus Pirates of the Caribbean rausgeworfen wird und am Ende stellt sich raus, oh, war vielleicht doch ganz anders. Ne? Also deswegen ist das ist immer so ein ganz, ganz schwieriges Ding, wo jeder für sich selber eigentlich, glaube ich, einfach das balancieren muss. Und die Frage, die ich, finde ich, immer stellen würde, ist, wenn es sich dann rausstellt, dass es nicht stimmt, würdest du dann was anders machen? Vielleicht ändert sich ja dann auch die Meinung dazu. Robin, weißt du, was krass ist? Nee. Dieser Podcast, weißt du, was noch krass ist? Eine Klassenfahrt. Ja. Ach, du kennst es. Ich kenne es. Den neuen Top-Kanal auf YouTube. Ja, den gibt es seit 2 oder 3 Wochen. Kannte ich nicht. Krass, Klassenfahrt hat über 300.000 Abonnenten. Also in wenigen Wochen 300.000 Abonnenten zu generieren, das ist richtig krass. Tatsächlich. Klassenfahrt. Ja. Und der weiß, also ich habe ja so ein paar Videos davon schon gesehen, die über 1 Million Views haben. Da machen viele YouTuber mit, also ein paar Instagrammer, vor allem aber Jonas Ems, auch bekannt als UPhone TV. Und wir haben mal geguckt, wir dachten, das muss doch irgendwie ist das ein Projekt von Funk oder von irgendeinem Netzwerk, weil das ist schon relativ aufwendig, auch wenn es, ich erlaube mir das mal zu sagen, nicht besonders hochqualitativ ist. Es ist schon Aufwand dahinter. Es ist schon scheiße. Also ich habe, man wird die Dinge ja mal so aussprechen können, wie sie sind. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr gesehen, als wir haben vorhin, weil ich kann es gar nicht. Ich habe mal 2 Folgen reingeguckt. Du hast mal zwei Folgen. Und also das Schauspiel ist wirklich atrocious, wie wir Amerikaner sagen. Das ist wirklich, also du hältst es nicht aus. auch der Dialog und wie gesagt die Produktionsqualität. Also man merkt, dass sie sich Mühe, da sind relativ viele Leute beteiligt und dann haben die einen Reisebus und solche Sachen. Also das sind ja alles Dinge, die musst du erstmal mieten. Locations auch, die sind außerhalb Von Klassenfahrt Berlin und so. Vom Wohnzimmer in die Küche wäre halt nur nicht so spannend. Genau, gewesen. Also das heißt, das kostet auch Geld. Die haben auch einen Sponsor, also die Folgen sind gesponsert. Von so einem Handycase-Hersteller? Von einem Handycase-Hersteller, ja. Aber das kann doch das kann doch unmöglich 20 Leute und dann vor allen Dingen so, gut, die Influencer werden es wahrscheinlich für die Reichweite tun, aber Kamera, das ist ja auch nicht schlecht gefilmt. Was ich richtig spannend finde, es ist halt also gefühlt, und das, also das ist meine Theorie, meine Theorie ist, die haben gesehen, dass diese ganzen RTL-Serien richtig abgehen dieses auf der Trendseite. Hilf mir und was da Hilf immer ist. Hilf mir und also diese ganzen, auch ne, Berlin Tag und Nacht und so, diese ganzen Trash-Sachen richtig gut funktionieren und haben sich gedacht, hey, lass doch mal checken, ob wir selber sowas auch machen können und es funktioniert. 300.000 Abonnenten in ein paar Wochen haben schon Sponsoren, die Likes, Dislikes sind auch positiv, also Leute finden es geil und es ist halt einfach nicht gut, aber es funktioniert. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Funk hat auch so ein Ding. Das ist auch immer wieder Druck. Druck ist, also das damit zu vergleichen, das ist frech. Druck hat Schauspieler, die das auch ein bisschen können, muss man sagen. Ja, und das basiert auf einer super erfolgreichen skandinavischen Serie, die lizenziert haben. Aha. Und ich muss sagen, ich habe das schon ein paar Mal geguckt, das ist auch ganz gut teilweise. Ja, ne? Ich bin nicht die Zielgruppe, sagen wir es so. Das ist vielleicht die fairste Auseinandersetzung, die ich damit nennen kann. Also, wie gesagt, sind wir ja bei krass Klassenfahrt auch nicht. Auch nicht, ja. Aber da kann man halt schon auch faktisch sagen, also das Schauspiel ist wirklich übel. Die Geschichten sind ja dann offenbar so, dass sie die Kids ansprechen. Und das tun sie ja auch in den anderen Fällen von den RTL-Sachen. Ja. Das erinnert mich voll an das erste Mal ist mir auch das aufgekommen, untergekommen bei Arabella. Arabella Kiesbauer hatte dann irgendwann, kurz vor Ende der Sendung, haben die den Mittelteil ihrer Talkshow gefüllt mit, ich glaube, das hieß auch irgendwas mit die Schulklasse oder irgendwie sowas. Die Abschlussklasse. Die Abschlussklasse hieß das, genau. Und da haben die auch diese Scripted Reality, die sie als am Anfang noch als echt verkauft haben, ne, wo ich dann schon damals sagte, Menschenskinder, wie sie diesen unsichtbaren Kameramann jetzt in die Umkleide gepackt haben und dass die Verena nicht sieht, während sie sich gerade umzieht, das ist schon erstaunlich. aber das war wahnsinnig erfolgreich und hat ganz vieles dann auch in Deutschland getriggert. Und dass das jetzt auf YouTube Jahre später dann auch nochmal durchstartet, schon erstaunlich. Was ich so faszinierend finde, weil das, also das ist natürlich jetzt die Reichweite von Jonas auch vor allem. Seine Freundin ja. Aber also ich muss erstmal, also Wie das inhaltlich ist oder nicht, erstmal Respekt raushauen an Jonas, weil das, was er da geschafft hat, in 3 Wochen Kanal zu machen mit über 300.000 Abonnenten, wo die Leute gerne hingehen und das Zeug auch alles gucken, das versuchen Unternehmen und auch Funk auf Teufel komm raus und mit so, also einmal gemacht, direkt 300.000 Abonnenten, zack, das ist schon eine Leistung, also das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob er wirklich so eine treue Zielgruppe hat oder ob er irgendwie sich geile Sachen überlegt hat, aber es scheint funktioniert zu haben. Naja, wir haben ja geguckt, gefühlt ist jeder, der daran beteiligt ist, irgendwie Influencer. Da sind zwar auch winzig kleine Leute mit 900 Followern bei Instagram, 4.000 etc., aber auch das, Kleinvieh macht auch Mist. Er hat ja 1,000.000, seine Freundin ist nicht klein, auf Instagram hat die, glaube ich, 500.000. Ja, aber ich weiß jetzt, wenn ich jetzt überlegen würde, also ich das haben wir jetzt ein paar Mal schon in letzter Zeit gesehen, also wenn irgendwelche Leute neue Channels starten, heißt das nicht garantiert, dass die auch erfolgreich werden. Ne? Also das ist das, was ich meine. Also das war mal so, zu Zeiten von Pong und so, aber so in 2019 habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das eine Garantie ist, wenn ein YouTuber einen neuen Channel startet, dass der automatisch sofort erfolgreich ist. Vielleicht ist es genau, also lass mal machen, dieses Trashige, vielleicht auch das sogar das miese Schauspiel, was die Leute anspricht. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir, ich habe schon häufig das Gefühl gehabt, dass Dinge, die leicht überproduziert sind, auch eher schädlich wirken. Also wenn du als Zuschauer das Gefühl hast, da steckt jetzt auch mal wieder eine große Produktionsfirma dahinter, ist es vielleicht zu untypisch. Weiß ich aber gar nicht, weil bei The Division, finde ich, zeigt das genau wie. Ist das ein Erfolg? Ich habe die Klickzahlen nicht geguckt. Das weiß ich nicht. Ja. Aber es ist gut. Also ich gucke mir das lieber an als klassische Klassenfahrt. Da sind wir halt auch eher die Zielgruppe, vielleicht, auch weil wir Produzenten sind und wissen, da steckt jetzt gerade wirklich was dahinter. Da war das Schauspiel aber auch Quatsch. Das ist ja YouTuber halt. Ja. Also ich meine, das heißt ja nichts, aber wenn du halt das du nie gemacht hast, wie willst du das dann gut können? Da musst du schon Naturtalent sein. Also du kriegst auch solche Leute dazu, halbwegs gut zu Schauspielern, aber da musst du dann Zeit einbauen. Ja. Das funktioniert nicht bei Take 3, sondern da musst du halt 30 oder mal auch ein bisschen mehr irgendwie machen. Kostet Geld. Wir haben noch ein weiteres Thema. Und zwar gab es Fake News mit Drachenlord. Und zwar, es gab ein Attentat in den Niederlanden. In Utrecht. Mhm. Und da kam dann irgendwie, und das hat jemand auf Twitter von BuzzFeed News ganz gut aufgedröselt. Krassen Schmähl ist schon bis da. Hm. Da kam dann plötzlich die Info, der Attentäter sei Drachenlord. Ja. Sogar mit Fotobeweis? Beziehungsweise, also das Spannende ist, es wurde gar nicht der Name Drachenlord gesagt, es wurde auch nicht die Verbindung zu seinem YouTube-Channel hergestellt. Es wurde einfach nur dieses Bild benutzt von ihm, um zu sagen, das ist der Attentäter. Mhm. Und war er natürlich nicht. Also ich bin nicht ganz dahinter gestiegen, weil ich auch das nur irgendwie, es ist mittlerweile auch häufig zu viel, was an uns herangetreten wird. Und ich verliere auch ganz schnell den Überblick mittlerweile. Gerade weil sich vieles. Gerade bei auch, dem Thema Drachen. Ja, da sowieso, aber auch weil auf Twitter sich vieles in irgendwie in zig Tweets verteilt abspielt. Und hier sah ich dann, dass das türkische Fernsehen dieses ja, wohl, ja, Bild. Ich mir auch nicht sicher war, ob wirklich das türkische Fernsehen das war oder ob jemand das quasi, um es zu faken, ja, so getan hat, als wäre das das aus dem türkischen Fernsehen. Habe ich nicht verstanden. Also müsst ihr uns leider nachsehen. Aber ich fand das einen sehr spannenden Case von wie Fake News entstehen, weil wir da so nah dran waren in dem Fall. Weil es haben einfach ein paar User auf Twitter, die offensichtlich Drachenlord irgendwas Böses wollten, dieses Foto genommen. Es ist ein Foto, wo er auf dem Balkon steht und er hat da eine Waffe in der Hand. Software oder und schießt mit dieser Software oder was auch immer ist. Oder bedroht Leute, die unten stehen, die mal wieder zu ihm in den Ort gefahren sind, um ihn zu nerven. Wenn man dieses Foto aus dem Kontext nimmt, das schon, auch schon alt ist, und haben da halt diese türkischen News drüber gelegt oder haben das zumindest auf Twitter irgendwie verbreitet. Und dann haben dann irgendwann Leute angefangen, das aufzugreifen. Ja. Und hier das ist der Täter und haben das dann auch ganz unironisch wahrscheinlich verteilt. Und dann hat sich Carsten Schmehl dafür eingesetzt, quasi, also, ich glaube, so hieß er, das irgendwie zu debunken. Also, ja, einfach ganz verrückt. Wie es ist, also, aber da muss man auch wieder sagen, wenn sowas größer werden würde, wie kaputt kann man eigentlich sein? Also ich meine, dass der Drachenlord viel einstecken muss, das haben wir ja nun schon alle schon x-mal durchgekaut. Aber bei so einer Tat, ja, die wirklich was eine andere Umgangsform mit, also wo Menschen verletzt werden oder wo einfach, ne, wo man keine Späße mehr macht, dann noch auf dem Rücken vom Drachen dort irgendwie so ein Bullshit zu verbreiten, ihm ja gefährlich werden könnte. Ja, es wird ihm gefährlich. Ich würde noch mal eine andere Perspektive reinwerfen, die noch mal zeigt, wie, also man kann über Drachenlord denken, was man will, aber sowas zu tun, weil das Problem ist ja nicht, dass ihm das am Ende schadet, sondern das Problem ist, das schadet im Zweifel auch der gesamten Ermittlung. Mhm. Da sind Leute gerade angeschossen worden, gestorben. Und man kommt erstmal und denkt, das Erste, was man sich ausdenkt, ist, wie kann ich jetzt dem Drachenlord den Typen das anhängen? So. Und ich meine, du kennst das ja mittlerweile im Social-Media-Zeitalter. Auch ich habe das früher bei Giga gemacht, als ich noch Chefredakteur war. Ja, ihr könnt wieder einmal beim Lästerschwestern-Bingo könnt ihr einen Strich machen. Da habe ich, wenn eine Bewerbung reingekommen ist, die habe ich ja verwaltet, habe ich zuerst bei Facebook oder woanders geguckt, was haben die für Accounts, was kann ich da irgendwie gucken, weil das machen Leute mittlerweile, das machen die HR-Leute, machen das mittlerweile, ist fast schon üblich. Jetzt lass doch mal jemanden nach Drachenlord googeln, weil der muss sich ja jetzt, wo er nicht mehr streamen darf, muss er. Ja, gut, da hat er aber schon selber genug Mist. Da hat er mehr als genug Mist gepostet, den man schon finden kann. Das würde ich denen jetzt schon nicht anhängen. Ja, aber, ne, also es ist immer noch ein Unterschied, ob du deinen Willi bei Pornhub rausholst und dann Staubsauger ranhängst oder ob jemand sagt, der hat hier in Utrecht 40 Leute erschossen. Also, oder wenn du deine Katze fickst. Jetzt machst du auch Witze darüber, Robert. Ich bin. Hallo, nein, du nimmst das Thema nicht ernst. Ich habe einfach nur den Bogen zurückgespannt zum Anfang. Ich werde den Podcast mit deiner Freundin machen. Ich mache jetzt auch den Baby-Podcast mit. Wie heißt der übrigens noch? Aus dem Kinderzimmer. Aus dem Kinderzimmer. Da mache ich jetzt mit. Mit David Hein, Isabeau und Kläuschen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einmal Artikel 13, oder? Weil genau, wir möchten euch gerne darauf am Wochenende. Als Rausschmeißer. Wir wollen nicht schon wieder zu lange über das Thema reden, aber wisst es ja bestimmt, am 23. März gibt es auf dem ganzen Globus und ich habe gehört, auch auf Teilen des Mondes, zumindest auf der hellen Seite, gibt es Demos gegen Artikel 13, gegen diese Urheberrechts in Anführungszeichen Reform. Ja. Geht hin, das ist wichtig. Geht hin. Gehst du auch wieder hin? Ich fahre in Urlaub. Ja, ich bin auch nicht da. Ich bin auch nicht da, tatsächlich. Aber zu meiner Verteidigung, dieser Urlaub steht seit einem Jahr. Dieses Datum steht seit einem Jahr. Ist nicht mein Fehler, dass die Demo da hingelegt wurde. Es tut mir mega leid, deswegen nutze ich jetzt alle Energie, die ich habe, darauf hinzuweisen, damit viele Leute statt mir hingehen. Ja, ich muss zu meiner Familie, ich kann nicht. Aber wir drücken die Daumen. Aber weil ich im Urlaub bin, gibt es auch nächste Woche keine Folge Lästerschwestern. Ihr müsst jetzt 2 Wochen warten. Oh, das heißt, wann ist am 26. ist die Abstimmung? Ja, das heißt, wenn wir wiederkommen, gibt es das Internet schon nicht mehr. Scheiße. Wo laden wir dann hoch? Wir bringen den Podcast bei euch vorbei. Bitte dann jetzt noch schnell eure Adressen ins Reddit-Forum schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie die Abstimmung ausgeht. Also ich jetzt gerade, ich gehe stark davon aus, dass es so durchkommt, wie es jetzt gerade im Raum steht. Aber man darf ja die Hoffnung nie aufgeben, wenn genug Leute auf die Demo kommen, ändert sich vielleicht nochmal. Also es gibt immer mehr Anzeichen, dass da auf jeden Fall Stimmungen laut werden. Die Greens haben jetzt was gesagt. Es gab jetzt gerade heute das Gerücht, die SPD würde da doch nochmal was ändern. Ich hatte heute gelesen, dass Julia Reda auf Twitter irgendwie geteilt hatte, dass Axel Voss in einer Pressekonferenz gesagt hätte, dass die Presseverlage mit schlechter Wahlberichterstattung gedroht haben. Ja, und das hatte Katharina Barley hätte das ja auch gesagt zu den Musikern, dass sie von den Musikern quasi Drohbriefe bekommen hat. Also sie bestätigen hier sozusagen, also ich finde das so lustig. Wenn sie Presseverlage sagen, meinen sie Axel Springer und Bauer vielleicht. Aber ich finde das so lustig. Auf eine so traurige Art und Weise, dass den YouTubern vorgeworfen wird, sie würden sich von Google instrumentalisieren lassen und dann kommen deutsche Musikverwerter und Verlage und drohen Politikern wortwörtlich und die geben das sogar zu und die sagen so, ja, aber deswegen bin ich dafür, aber was dieses Google da macht, dieser Lobbyismus von einer amerikanischen Firma, dass sich eine amerikanische Firma hier einmischt, das geht ja gar nicht. Dabei hat Google, glaube ich, noch niemandem je gedroht. Also die haben einfach nur gesagt, so, Leute, das ist in unserem Interesse. Genau, so. Setzt euch dafür ein. Ich hab gestern jemanden gesehen, der hatte ein Bild gepostet. Er hat jetzt einen persönlichen Brief an Axel Voss geschrieben und alle dazu aufgerufen, das auch zu tun. Und da dachte ich nur so, nein, spart euch die Tinte. Schreibt das an Europaabgeordnete, die man vielleicht wirklich noch umstellt. Ja. Weil Axel Voss ist der Letzte, der diesen Brief, der macht ihn gar nicht auf. Den kann man nicht mehr umstimmen. Das ist so, wie sich auf eine Pegida-Demo stellen und sagen, Leute, überdenkt das nochmal. Und dann drehen sich alle um und sagen, ja, also, das daran habe ich ja noch nie gedacht. vielleicht sind Ausländer gar nicht alle so schlecht. Also das wird ähnlich wenig funktionieren. Auf die Straße gehen ist eine gute Sache. Vielleicht auch wirklich jetzt noch an die richtigen Abgeordneten. Aber ich glaube, jetzt kann man nicht mehr viel regeln. Nee. Ich glaube, es ist nochmal zu sagen, damit es nicht falsch rüberkommt. Ich finde Lobbyismus jeder Art schwierig. Nur zu behaupten, es wäre alles Google, wenn die andere Seite genauso spielt und dann noch dreckiger, finde ich halt so ein bisschen frech. Und das auch noch zuzugeben. Und Axel Voss sagte wohl auch sinngemäß auf der Pressekonferenz, da sieht ja gar kein Problem, dass das so sei. Und das finde ich, dass da niemand einschreitet, ist. Aber wer es noch nicht gesehen hat, ich würde jetzt zum Schluss noch einmal diesen genialen Brüller raushauen, dass die CDU jetzt wohl tatsächlich behauptet hat, man könnte ja ganz einfach Memes filtern, indem sie als Beweis gezeigt hat, dass wenn man Axel Voss googelt, dass dann das Wort Meme als Suchvorschlag angezeigt wird. Sie haben das verwechselt mit einer tatsächlichen Suchkategorie. Sie dachten, dass Meme eine Suchkategorie bei Google sei. Und deswegen selbst wenn die Art und Weise, wie der Suchalgorithmus funktioniert, hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun. Ich habe das dann auf Twitter bewiesen, indem wenn man mich sucht, ist der erste Begriff, der bei mir auftaucht, Valentin Ramel, also Sarrazar. Wieso? Weil das aus Menschenzeiten noch so ist, dass ganz viele Leute mich damals gesucht haben, weil sie nicht wussten, wer ich bin, aber Sarrazar kannten. Und deswegen Leute waren, die Sarrazar gesucht haben und auch mich im Kontext. Ich glaube, der dritte Suchbegriff bei mir ist auch immer noch The Menschen. Also, bei mir war es ewig Freundin als Der gute Freundin-Filter. Und ich glaube, Hand of Blood und Fabian Siegesmund sind natürlich die beiden. Das Ding ist, das bedeutet ja nur, dass der Suchalgorithmus denkt, dass diese Begriffe im Kontext gesucht werden, genauso wie Axel Voss Memes. Und was ja noch dazu kommt, bedeutet nicht, dass der Algorithmus weiß, was ein Meme ist. Er erkennt einfach nur Bilder, die das Keyword Meme in den Tags irgendwo mit drin haben oder in der Peripherie dieses Begriffes auftauchen und schlägt sie deswegen vor. Das bedeutet nicht, dass er ein Meme erkennt. Das sieht man daran, dass wenn man mich sucht, man auch lauter Bilder findet von irgendwelchen Männern, die nicht Robin Blase heißen, einfach weil sie im Kontext zu mir auftauchen. Man findet auch dein Gesicht bei der Bildersuche, wenn man Robin Blase eingibt, weil es Bilder gibt, wo du auf derselben Website wie ich, zum Beispiel im Kontext von Lester-Schwestern, auch neben dem Namen Robin Blase stehst. Ja, ganz häufig passiert, dass der Crawl alles findet, was auf einer Seite neben deinem Bild auftaucht und dann sicherheitshalber auch dann in der Bildersuche anzeigt. Und die CDU hat das nicht verstanden. Also man zeigt, also auch, also die gesamte CDU, die, CSU Europa hat das getweetet. Viel besser. Der Social-Media-Experte der CDU, also der einzige im Raum, der halbwegs noch im Internet unterwegs ist, der hat es nicht verstanden. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich glaube, das ist das, was ja eigentlich hinter Artikel 13 steht. Es ist nicht, dass die ganzen Leute wirklich die kleinen Feinheiten von Urheberrecht auf europäischer Ebene im digitalen Binnenmarkt verstanden haben, sondern dass es so offensichtlich ist, dass hier ganz viele alte Menschen, die null Verständnis von der Thematik haben, dringend ihre Tabletten nehmen müssen. Ja, und einfach über irgendetwas entscheiden, was sie in keinster Weise begreifen und dann, und das ist halt das Freche, sich nicht zum Dialog mit den Leuten, die es verstanden haben, hinsetzen, sondern die auch noch beschimpfen. Und das fand ich an dem Video von Rezo übrigens auch noch eine positive Empfehlung zum Schluss. Ja. Guckt euch das 30-Minuten-Video, wirklich zu empfehlen, von Rezo an auf seinem zweiten Kanal, der heißt Rezo ja lol ey. Da nimmt er 30 Minuten lang die Argumente der Pro-Seite auseinander und macht das mit einer Eleganz. Es ist wirklich wunderschön, weil er halt aufzeigt. Den kann ich nicht ernst nehmen. Ich habe einen Kommentar darunter gelesen, da stand, was hat denn der für Haare? Dem höre ich nicht zu. Das war also, okay, du hast recht. Okay, gut, dann hast du recht. Weil das finde ich das Tolle, er zeigt halt auf, ich habe das ja in meinem Video auch gemacht, es gibt eine Menge YouTuber, die Bullshit gelabert haben zu diesem Thema. Aber wenn du das gegenüberstellst, das sind ja auch junge Menschen, die in dem Moment Angst haben, die sowas noch nie gemacht haben, die noch nie mit Politik zu tun hatten, die solche Aussagen treffen. Auf der anderen Seite hast du Politiker, die das seit Jahrzehnten teilweise machen. Leute, die das gewöhnt sind, dass Leute auch mal eine andere Meinung haben als sie. Und die reagieren wie die kleinen Kinder und die YouTuber sind die, die mit sachlichen Argumenten kommen. Das fand ich einfach nur schön. Ja. Vor allem Politiker, die zum Teil zu Zeiten von Erich Honecker gar keine eigene Meinung haben durften. Obwohl im Osten alles besser war damals. Kann ich jetzt hier mal so sagen. Ich bin da groß geworden. Ja. Ich musste immer ganz lange für die Brötchen anstehen am Wochenende. Und Bananen hatten wir auch nicht. Weil wir waren so arm, dass die Enten im Park uns gefüttert haben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wir kommen zum Ende. Wir haben noch ganz kurz einen Vorschlag für euch. Wenn euch das alles so blöde ist, jetzt das Internet, wenn es das nicht mehr gibt. Eine Sache gibt es weiterhin. Bücher. Beziehungsweise ja. BookBeat. Hashtag Werbung, bookbeat.de/Lästerschwester mit AI oder dem Code Lästerschwester mit AI. Wir haben mit BookBeat übrigens schon gesprochen. Dieses Audiobuch-Problem wird dann gelöst. Da kommt dann ein Sachbearbeiter vorbei und liest euch die Bücher vor. Da braucht ihr also das Internet auch nicht mehr. Wenn das Internet abgeschaltet wird. Danke dafür. Robin, ich wünsche dir ganz viel. Brech dir nichts. Ich will dich hier gesund wieder haben. Ich gehe in Skiurlaub. Das ist eine Info, die man vielleicht dazu sagen muss. Genau, gehst in Skiurlaub. Das heißt, ich möchte auf gar keinen Fall in die Situation kommen, dass ich diesen Podcast mit Herrn Newstam zusammen machen muss. Zum Beispiel. Ich pass auf.